dieser Blick nach draußen in die weite Welt, der soll uns fast zeigen, das hat man uns noch nie erzählt. Ich bin wie ein Vogel, frei um auszuspähen, um es dir zu sagen, es ist einfach unberührt. Es ist groß, es ist klein, es ist unberührt. Es ist mächtig, es ist wach, es hat uns entführt. Es nimmt uns mit immer weiter zu uns selbst, zu uns selbst. Es ist zu groß, um es ganz zu begreifen. Es ist zu weit, um den Weg allein zu gehen. Und du stehst bei mir, ich steh bei dir, wir sind nicht allein. Du stehst bei mir, ich steh bei dir, wir sind nicht allein. Es ist zu groß, um es ganz zu begreifen. Es ist zu weit, um den Weg allein zu gehen. Du stehst bei mir, ich steh bei dir, wir sind nicht allein. Du stehst bei mir, ich steh bei dir, wir sind nicht allein. Dieses kleine Wesen, das uns jetzt empfängt, die Reinheit in diesem Leben, das ist es, was eins erzählt. Auf dem Weg zu dir und mir sind wir endlich da. Wir haben es gefunden, es ist einfach unberührt. Es ist klein, es ist unberührt. Es ist mächtig, es ist wach, es hat uns entführt. Es nimmt uns mit immer weiter zu uns selbst, zu uns selbst. Es ist zu groß, um es ganz zu begreifen. Es ist zu weit, um den Weg allein zu gehen. Und du stehst bei mir, ich steh bei dir, wir sind nicht allein. Du stehst bei mir, ich steh bei dir, wir sind nicht allein. Es ist zu groß, um es ganz zu begreifen. Es ist zu weit, um den Weg allein zu gehen. Du stehst bei mir, ich steh bei dir, wir sind nicht allein. Du stehst bei mir, ich steh bei dir, wir sind nicht allein. Zu groß, zu groß.